Erstens. Das ist es ja, rief er. Wir sind auf dem Holzweg. Der Astronom macht's anders. Da hat er zum Beispiel eine Gruppe Sterne beobachtet, schon wer weiß wie lange. Auf einmal merkt er, Donnerwetter, da stimmt was nicht. Normalerweise müssten sie sich so zueinander verhalten und nicht so. Also muss irgendwo eine verborgene Kraft sein, die ablenkt. Und er berechnet und berechnet und berechnet richtig einen Planeten, den noch kein Auge gesehen hat, der aber da ist, wie sich eines schönen Tages herausstellt. Was aber tut der Geschichtsforscher? Das Unregelmäßige erklärt er aus der Gruppe selbst, aus dem Wesen der hervorstechenden Staatsmänner. Dass irgendwo eine geheime Kraft sein könnte, die alles nach einer bestimmten Richtung deichselt, daran denkt er nicht. Die aber ist da. Seit es Geschichte gibt, ist sie da. Wie sie heißt, weißt du, der Jude. Ich entgegnete, ja gewiss, aber nachweisen, nachweisen. Für die letzten 50 oder 100 Jahre, meinetwegen, da liegt's auf der Hand. Doch recht viel weiter zurück, am Ende gab es in die vorchristliche Zeit. Mein Lieber, fuhr er mir entgegen, wenn wir bei Strabo lesen, dass schon zu seiner Zeit, kurz nach Christi Geburt, auf der ganzen Erdkreis kaum mehr ein Ort zu finden war, der nicht von den Juden beherrscht wurde, beherrscht, schreibt er, nicht etwa bewohnt. Wenn schon Jahrzehnte zuvor der alte Cicero, damals eine Größe, mein Lieber, auf dem Kapitol plötzlich den Knieschnackler bekommt, in dem Augenblick, wo er in seiner bekannten Verteidigungsrede einfach nicht mehr anders kann, als auf das Zusammenhalten der Juden und ihren riesen Einfluss hinzuweisen. Leise, leise, damit mich nur die Richter hören. Die Juden bringen mich sonst in Teufels Küche, wie sie jeden Ehrenmann hineinbringen. Ich habe keine Lust, ihnen Wasser auf ihre Mühlen zu liefern. Und wenn ein gewisser Pontius Pilatus als Stellvertreter des römischen Kaisers doch wohl auch keine Null, kaum dass die Juden durchblicken lassen, sie würden ihm schon das Nötige beim Augustus besorgen, zum Waschbecken greift, um Himmels Willen weg mit dem schmutzigen Judenhandel. Und Christus, den er für unschuldig hält, zum Tode verurteilt, dann, mein Lieber, weiß jedes Kind oder könnte es wenigstens wissen, wie viel es schon damals geschlagen hatte. Ein Griff nach dem Alten Testament, ein kurzes Blättern und da, rief er, schau's dir an, das Rezept, wonach die Juden von jeher ihre höllische Suppe kochen. Wir Antisemiten sind Mordskerle. Alles stöbern wir auf. Nur das Wichtigste nicht. Und er las, Wort für Wort betonend mit harter Stimme, und ich will die Ägypter aneinander hetzen, dass ein Bruder wieder den anderen, ein Freund wieder den anderen, eine Stadt wieder die andere, ein Reich wieder das andere streiten wird. Und der Mut soll den Ägyptern unter ihnen vergehen und will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen, ihre Götzen und Pfaffen und Wahrsager und Zeichendeuter. Jawohl, lachte er bitter auf, da werden sie dann fragen den Dr. Kuno und den Dr. Schweier und den Dr. Heim. Und was es nur gibt an Wahrsagern und Zeichendeutern, woher der Saustall kommt. Und die werden ihnen vorwurfsvoll antworten, ihr seid selber schuld daran. Keine Zucht mehr, kein Glauben, lauter Eigennutz und Besserwissen. Nun sollen es auf einmal die Juden sein. Es war aber schon immer so, wenn die Völker einen Sündenbock brauchten. Dann fuhr alles auf die Juden los und peinigte sie bis aufs Blut. Weil sie ja das Geld hatten, weil sie sich nicht wehren konnten. Ist es da ein Wunder, wenn Einzelne jetzt über die Schnur hauen? Überall findet man räudige Schafe. Als ob es nicht eine Menge anständiger Juden gäbe. An denen nehmt euch ein Beispiel. Diese Frömmigkeit, dieser Familiensinn, dieser nüchterne Lebenswandel, diese Opferwilligkeit, vor allem dieses Zusammenhalten. Und ihr, wie Hund und Katze untereinander. Der helle Wahnsinn das. Und so werden die Wahrsager und Zeichendeuter salbadern und wieder salbadern, bis eines Nachts das Blutzeichen an allen, aber auch an allen jüdischen Häusern sein wird und die toll gewordenen Massen von Juden geführt in die übrigen dringen werden, um alle Erstgeburt in Ägyptenland und nicht bloß diese zu schlagen. Hier warf ich ein, wie war's denn hier in München während der Rätezeit? Mit Blut waren zwar die Häuser der Juden nicht bestrichen, aber es muss doch eine geheime Vereinbarung getroffen gewesen sein, weil unter den zahllosen Haussuchungen nicht eine einzige bei Juden stattfand. Das sei verboten, erklärte mir auf meine anzügliche Frage einer der blöden Rotgardisten, die mich damals beim Wickel hatten. Verhaftet wurde natürlich unter den Juden erst recht keiner. Der eine, Professor Berger, ausgenommen. Und der kam nur deshalb mit unter die Räder, weil er sich noch nicht lange in München aufhielt und zu allem Überfluss ein verschlossener Eigenbrötler war. Die Juden kannten ihn einfach nicht, als sie aber dahinter kamen, war es zu spät. Trotzdem starb ihnen dieser Mortimer sehr gelegen. Das Geseiers nachher ließ nichts zu wünschen übrig. Auch anno 71 in Paris verlief der Judenschutz programmmäßig. Die Kommunisten zerstörten, was sie nur konnten, die vielen Paläste und Häuser Rothschilds blieben sämtliche unversehrt. Nun versteht man die Stelle bei Moses, wonach mit den Juden auch viel Pöbelvolk aus Ägypten zog. Damals hatte es eben nur halb geklappt mit der Schurkerei, ergänzte er. Die Ägypter waren noch im letzten Augenblick Herr geworden und hatten die Juden mitsamt dem Pöbelvolk zum Teufel gejagt. Es müssen sich fürchterliche Kämpfe abgespielt haben, bis es soweit war. Das Niedermetzeln der Erstgeburt verrät das doch deutlich genug. Genau wie bei uns hatten die Juden die große Unterschicht für sich gewonnen gehabt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und eines Nachts war es dann auf Kommando losgegangen. Nieder mit dem Bourgeois, schlagt sie tot, die Hunde. Aber wider Erwarten kam es anders. Der national gebliebene Teil der Ägypter drehte den Spieß um. Die Moses und die Kuhn und die Levi flogen in hohem Bogen hinaus und die von ihnen verhetzten Einheimischen hinterdrein. Was sie alles mitgehen ließen, lauter zusammengestohlenes Zeug, berichtet die Bibel mit Wohlgefallen. Aber auch recht überflüssigerweise, dass die Ägypter froh waren. Das Schönste aber ist der Lohn, den die bornierten Helfershelfer der Juden nachträglich einheimsen durften. Auf einmal hießen sie Pöbelvolk, nachdem sie vorher die lieben Genossen gewesen waren. In der Wüste mögen sie ja nette Augen gemacht haben, ich danke. Ich versetzte hier, die Ermordung der 75.000 Perser im Buch Esther hat ohne Zweifel denselben bolschewistischen Hintergrund. Allein hätten die Juden das nicht zu Wege gebracht. So wenig, bestätigte er, wie unter Kaiser Trajan das fürchterliche Blutvergießen über das halbe Römerreich hinweg. Hunderttausende und Aberhunderttausende von Nichtjuden edelsten Blutes in Babylon, in Kyrene, in Ägypten, auf Zypern, wie das Vieh hingeschlachtet, die meisten unter den scheußlichsten Martern. Und heute noch freuen sich die Juden darüber. Wenn die verschiedenen Brennpunkte der Empörung zusammengewirkt hätten, triumphiert der Jude Grätz, so würde vielleicht schon damals der römische Riesenkoloss den Gnadenstoß erhalten haben. Ich bemerkte hierzu, unsere Sedansfeier beschimpfen die Juden als Barbarei. Dass sie Jahr aus Jahr ein ihre Heldentat an den 75.000 Persern im Purimfest durch die Synagogen jubeln, noch jetzt, nach all der Riesenzeit, finden sie ganz in Ordnung. Wir aber auch, meinte er trocken. Wir sehen eben nichts und lesen können wir natürlich erst recht nicht. Ehe es zu dem ersten Zusammenstoß mit den Ägyptern kam, hatte der Hauptlump, der keusche Josef, hübsch vorgearbeitet gehabt. Die 7 mageren Kühe, alle Kornkammern gefüllt, das Volk rasend vor Hunger, der damalige Pharao ein vollendeter Judenknecht und der Getreidewucherer Josef, des Landes Vater. Wehklagen über Wehklagen, es ist alles umsonst. Mit eiserner Faust hält der Jude die Speicher so lange verschlossen, bis die Ägypter um das bisschen Brot zuerst ihr Geld, dann ihr Vieh, dann ihre Äcker und zuletzt ihre Freiheit dahingegeben haben. In der Hauptstadt aber wimmelt es auf einmal von Juden. Der alte Jakob ist da und seine Kinder sind da und seine Kindeskinder und seine Töchter und seine Kindstöchter und all sein Same, die ganze Mischpoke. Josef weinete lange vor Freude, nachdem er zuvor seinen Brüdern gesagt hatte, das Mark im Lande sollt ihr essen und die Götter des ganzen Landes Ägypten sollen euer sein. Als aber dieser glorreiche ägyptische Staatsbürger jüdischen Glaubens 110 Jahre alt gestorben war, kam ein anderer Pharao, der nichts von Josef wusste. Und dem wurde Angst und Bang vor der inzwischen gewaltig angewachsenen Menge Juden. Er fürchtete, wenn ein Krieg käme, möchten sie sich zu den Feinden schlagen. War also klüger als Wilhelm II., der auf ihre Unterstützung hoffte. Und er griff zu. Die Juden mussten arbeiten, allen Ernstes, arbeiten! Unbarmherzig, jammert und stöhnt der Chronist. Kein Wunder, dass sie Rache schnoben. Für was hatte man denn das Pöbelvolk? Der liebe Josef war vergessen, an Not mangelte es immer noch nicht. Also die Agrarier, die Industriellen und die Bourgeois. Niemand sonst hat die Schuld. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, und die Massen glaubten es und gingen gegen ihr eigen Fleisch und Blut an, zugunsten des auserwählten Volkes, das ihnen ihr ganzes Elend eingebrockt hatte. Uns aber liest man in der Schule gerührt die schöne Geschichte von Josef und seinen Brüdern vor, und schon mancher Lehrer weinete lange. Es ist zum Verzweifeln. Er schwieg, den Blick finster auf die Bibel des Hasses gerichtet.